Omega Tau. Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Hallihallo, herzlich willkommen zur neuen Episode von Omega Tau. Markus hier. In dieser Episode geht es um Tiefseeforschung, um Meeresbiologie, um Tauchboote mit meinem Gast Michael Hügler. Bevor wir uns aber mit diesem Thema beschäftigen, möchte ich noch auf einen anderen Podcast hinweisen. Wannhoffs wunderbare Welt der Wissenschaft. Wie der Name schon sagt, Wissenschaftspodcast mit Thomas Wannhoff. Und Thomas Wannhoff ist jetzt hier kurz zu Gast. Hallo Thomas. Hallo Markus. Erzähl doch mal ein bisschen was zu deinem Podcast. Wannhoffs wunderbare Welt der Wissenschaft ist ein Science-Podcast, ein Wissenschaftspodcast, den es jetzt schon gute 4 Jahre gibt. Ich habe das damals angefangen, weil ich mir dachte, Wissenschaftsnachrichten gibt es unglaublich viele, aber nicht alle wirklich schaffen es so immer in die Medien. Und wenn man sich so Tageszeitungen anschaut, da stehen dann meist immer die gleichen Nachrichten drin, weil es eben das Wissenschaftspaket von der dpa und von AP gibt und man nicht so viel selber macht. Und dann habe ich mir gedacht, es gibt so viele gerade Forschung in Deutschland, die vorgestellt werden möchte. Und da ich gerade da mit dem Podcasten angefangen hatte, habe ich mir gedacht, super, du kannst deine eigene Radiosendung praktisch im Internet machen zum Thema Wissenschaft. Und seitdem mache ich das und das macht eine Menge Spaß. Hättest du ein paar Beispielthemen? Um was geht's typischerweise in WWWW? Ja, Themen gibt's bei mir eine ganze Menge. Also ich mache ein breites Spektrum. Ich lasse eigentlich nichts aus. Von Blauwalgesängen angefangen, die jetzt immer tiefer werden, bis hin zu politischen Sachen. Viel Medizin schon, weil da eben auch viel geforscht, vor allem viel veröffentlicht wird. Also viel so Kreislaufgeschichten, Erforschung des Gehirns über Alzheimer. Was da passiert, ich glaube, ich hatte jetzt gerade was drin über Synapsen und welche chemischen Prozesse da ablaufen und dass das vielleicht auch ein Grund für Autismus sein könnte. Also ich bin da sehr breit gefächert. Es gibt relativ wenig Zeitgeschichte oder Sozialwissenschaften, liegt auch so ein bisschen an der Verfügbarkeit. Ich versuche aber auch immer so einen Blick über den Tellerrand und guck mal, was in Amerika so geforscht wird. Aber wie gesagt, davor eher mehr so Themen aus Deutschland, unter anderem das Schiff Geomar. Ist jetzt gerade in Australien und untersucht da in der Tiefe den Ozean. Solche Themen kommen dann eben auch. Ja, Ozean, Tauchen, Tiefe passt ja auch ganz gut zu der Episode von Omega Tau dieses Mal. Erzähl doch ein bisschen was zur Logistik. Wie oft wird veröffentlicht? Wo findet man das Ganze? Welches Format? Wie lang? Ja, wer mich hören will, der kann zum Beispiel iTunes auf seinem Computer benutzen, geht da in die Sektion Podcasts, sucht einfach nach Wannhoffs oder Wannhoff und findet dann Wannhoffs wunderbare Welt der Wissenschaft. Mit einem Klick kann man das abonnieren. Gibt es natürlich dann auch im Internet. Da gibt es die Seite wissenschaft.wannhoff.de. Wannhoff mit einem N bitte. Dort kann man sich das direkt anhören in einem Player. Die Sendung wird jeden Sonntag produziert oder zumindest veröffentlicht. Meist produziere ich ein bisschen vorher. Und ich versuche wirklich, das auch jeden Sonntag zu machen. Es gibt ein paar Ausnahmen. Wenn ich mal auf Reisen bin und dort dann gar nichts geht, dann wird es ein bisschen schwierig. Aber normalerweise gibt es das jeden Sonntag. Und natürlich für umsonst. Gut, alles klar. Dann bedanke ich mich für den kurzen Überblick. Ich hoffe, dass es ein paar zusätzliche Hörer bringt. Mich hast du auf jeden Fall als Hörer gewonnen und Dankeschön. Ja, bedanke mich und tschüss. Gut, dann kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema dieses Podcasts. Es geht um Meeresbiologie, um Tiefseeforschung, um Forschungsreisen mit meinem Gast Michael Hügler, den ich wie üblich gebeten habe, sich am Anfang mal kurz vorzustellen, sodass wir, ihr alle wissen, mit wem wir es zu tun haben. Mein Name ist Michael Hügler. Ich bin Biologe, habe mich eigentlich auf die Mikrobiologie spezialisiert, also auf Bakterien und auch ein bisschen biochemisch, molekularbiologisch gearbeitet schon. Aber im Moment bin ich jetzt hier in Karlsruhe tätig am Technologiezentrum Wasser. Das ist ein Institut, wo wir mit Trinkwasser viel arbeiten, also Trinkwasseranalyse, Trinkwasserreinheit und so weiter. Da machen wir also die Mikrobiologie vom Trinkwasser hier als Hauptthema im Moment. So als Dienstleistung für die Wasserversorger auch, oder? Wir sind zum einen Dienstleister für die Wasserversorger, sind andererseits Forschungsinstitut. Und wenn ein Wasserversorger Probleme hat, kann er zu uns kommen. Aber wir machen sehr viele Forschungsprojekte und wir wollen auch gucken, was halt so, welche Probleme kommen da auf uns zu im Wasser, im Trinkwasserbereich und so weiter. Also so ein bisschen auch. Bisschen, was da in der Zukunft kommen wird, sind wir auch dran. Okay. Und hier bist du jetzt seit ungefähr knapp einem Jahr und vorher, da hast du was anderes gemacht und auf dieses andere wollen wir heute eingehen. Genau, ja. Ja, erzähl doch mal kurz so deine Aufgabe damals, bevor wir dann über das Thema tatsächlich reden. Was hast du damals gemacht? Ja, ich habe in Freiburg promoviert in der Mikrobiologie und da bin ich so in die Biochemie von Stoffwechselwegen reingerutscht. So, also habe ich das war mein Thema, so relativ spezielle Stoffwechselwege und auch an speziellen Bakterien, die auch zum Teil von speziellen Gegenden kommen, zum Teil aus dem Meer, einfach aus der Tiefsee. Mhm. Und da habe ich mich mit ein bisschen biochemisch mit den Bakterien gearbeitet. Und dann bin ich da über diese Schiene bin ich ein bisschen in die Meeresbio gerutscht, weil eben die Bakterien aus dem Meer stammten. Und ich habe dann 2 Postdocs an meeresbiologischen Instituten gemacht und habe dort mich dann sehr viel intensiver mit der Tiefsee und mit den Mikroorganismen, mit den Bakterien in der Tiefsee beschäftigt. Und habe dann auch dort auch an Expeditionen teilnehmen können und auch eben die mikrobielle Gemeinschaft der Tiefsee war so ein bisschen mein Steckenpferd in der Forschung in den Meeresinstituten dort. Der Plan heute für diese Episode ist, dass wir uns zunächst mal ein bisschen über die Theorie unterhalten. Ich versuche da halbwegs sinnvolle Fragen zu stellen. Ich habe natürlich von dem Thema nicht so viel Ahnung wie zum Beispiel von Flugsimulatoren. Also ich würde da mein Bestes versuchen. Und dann wollen wir ein bisschen über Expeditionen, insbesondere über deine Expeditionen, eine der Expeditionen reden und ein bisschen über die U-Boot-Fahrerei, die du im Rahmen dessen da gemacht hast. Ja, gehen wir nochmal kurz zurück zur Theorie, zu den Stoffwechselprozessen. Was hast du da gemacht? Also um was geht's da? Was war das Ziel der Forschung? Es ist natürlich ganz klar Grundlagenforschung, was ich gemacht habe, also sehr spezielle Forschung. Mich hat im Speziellen interessiert die CO2-Fixierung von Bakterien. Also wie bauen Bakterien aus Kohlendioxid Biomasse auf? Das ist bei den Pflanzen ja sehr gut bekannt. Da gibt es den Calvin-Zyklus als klassischen Weg, der ist schon lange aufgeklärt, 50 Jahre, 60 Jahre eigentlich jetzt. Und was macht er? Sagt mir gerade nichts, Calvin-Zyklus. Da wird im Prinzip CO2 mit Zuckermolekülen verbunden und dann gibt es einen Sechserzucker und daraus bildet sich dann das Grundgerüst für die alle weiteren organische Substanzformen von den Pflanzen und natürlich dann leiten sich da wiederum die ganzen anderen Lebewesen her. Ja. Also letztendlich geht es um den Aufbau von der Biomasse, von dem organischen Material aus der anorganischen Materie, also aus dem CO2 letztendlich. Und dieser Weg ist schon relativ lang bekannt, aber er ist schon ziemlich komplex und sehr speziell und in den Bakterien gibt es sehr viel einfachere Wege zum Teil und auch sehr viel ursprüngliche Wege. Und diese Wege sind noch nicht so sonderlich gut erforscht und dafür habe ich mich interessiert und habe dann auch da im Prinzip an neuartigen Wegen versucht, die zu charakterisieren und wie das da abläuft, wie das genau da stattfindet. Ja. Du sagtest, das war Grundlagenforschung. Heißt das, dass es überhaupt keinen absehbaren Praxisbezug gibt? Ich meine, CO2 klingt für mich so, wir retten die Welt, Klima und so weiter. Oder ist das zu weit hergeholt? Eigentlich ist es zu weit hergeholt. Okay. Es wird immer wieder eingebracht dann so, aber eigentlich kannst du die Bakterien nicht so, da können wir dann zu weit ins Genetic Engineering rein und so Sachen. Also das ist ein bisschen abgespaced. Was eher daran interessant ist, ist, wie es früher lief, wie es auf der frühen Erde ausgesehen hat und was war die ursprüngliche Wege. Da gab es ganz andere Bedingungen und was war da notwendig, damit es auch funktioniert hat und wie ist das Leben da entstanden. In die Richtung geht es dann eher. Ja, und überhaupt Leben zu verstehen, also die Mechanismen von einfachen Lebensformen, die vielleicht auch anders funktionieren als ich sage mal, der Mensch oder das klassische Leben, wie wir es heute kennen. Ja, genau. Natürlich gibt es auch Anwendungen in dem Bereich. Wir arbeiten, da habe auch dort mit thermophilen Bakterien gearbeitet, also Hitzeliebenden, die bei 70 Grad zum Teil wachsen, zum Teil noch höher. Da sind Enzyme natürlich auch spannend für die Industrie. Da gibt es ja ganz vielfältige Anwendungen, wenn die dann ja an die Waschmittel nur denken und so weiter. Da kommen, da gibt es Enzyme aus diesen Bakterien, die da eben eine Rolle spielen und da deswegen wurde auch in die Richtung viel geforscht, damit man auch da eben ein bisschen da auch ja so Prozesse verbessern kann und so weiter. Das mit der Hitze bringt mich jetzt eleganter Übergang gleich zu diesem Thema, was ihr da quasi auf euren Expeditionen gesucht habt, waren ja diese, wie heißt man das auf Deutsch, auf Englisch heißt es Black Smokers? Ja, Schwarzenraucher. Ja, okay, heißt man das tatsächlich auf Deutsch? Ja, okay. Black Smoker verstehen ja auch viele hier. Ja, genau. Und das, diese Dinger, denen wart ihr auf der Spur im Rahmen der Expedition unter anderem? Genau, es sind Hydrothermalquellen, das ist auch im Prinzip der Fachausdruck dafür. Wir waren im Prinzip den mikrobiellen Gemeinschaften, den Bakteriengemeinschaften dort auf der Spur. Wir haben die jetzt nicht selber, die Black Smoker, gesucht. Wir wussten, wo welche sind und haben die Bakterien dort ein bisschen untersucht und auch charakterisiert. Also wir sind dann zu den Black Smokern, Expeditionen zu diesen Gebieten gemacht, wo die eben sind. Dann lass uns gerade mal noch kurz ein bisschen auf diese Black Smoker, auf diese Hydrothermalquellen eingehen. Wahrscheinlich kommt schwarzer Rauch raus, deshalb heißen sie so. Kann ich trotzdem vielleicht noch ein bisschen, also Rauch ist mit Sicherheit nicht, ne? Genau. Klar, erzähl doch mal ein bisschen was. Zur Entstehung vielleicht, es gibt ja im Prinzip dieses plattentektonische Modell von der Erdkruste. Und die Black Smoker, die entstehen dort, wo die Platten auseinanderdriften, an sogenannten mittelozeanischen Rücken zum Beispiel. Wo also im Prinzip neuer Meeresboden gebildet wird, Magma steigt von unten auf und im Prinzip der Boden bricht auf und es ist eine vulkanische Eruption unter der Wasseroberfläche, tief unten. Magma steigt auf und dann bildet sich ständig neuer Meeresboden und die Platten driften so langsam auseinander. Und in diesem Gebiet, da gibt es dann, wenn da kühlt sich die Lava dann ab, dann gibt es viele Spalten, viele Risse und so weiter. Es dringt dann kaltes Meerwasser in den Boden ein und es wird dann natürlich erhitzt. Und es kommt in Kontakt mit der Magmakammer sozusagen. Und da ändert sich sehr viel an dem Wasser. Der ganze Chemismus des Wassers verändert sich. Das normale Meerwasser ist natürlich sauerstoffreich, hat ja sonst sehr wenig, bisschen Nitrat und so weiter. Sulfat ist im Meerwasser noch eine wichtige Substanz. Diese Substanzen, der Chemismus verändert sich vollständig. Der Sauerstoff geht verloren. Aus dem Sulfat wird letztendlich Schwefelwasserstoff, also H2S. Und es lösen sich sehr viele Mineralien in diesem Wasser. Es heizt sich auf 400 Grad etwa. Und das steigt dann wiederum an die Oberfläche steigen und kommt dann dort in den Kontakt mit dem kalten Meerwasser. Und dann fallen die Mineralien, die in dem Wasser sich befinden, sofort aus. Und das ist dieser schwarze Rauch, der dann da zutage kommt. Okay. Und die Frage, die ich hier noch hatte, war, wie findet man die Dinger? Du hast jetzt gerade schon gesagt, ihr wusstet schon, wo die sind. Die haben frühere Expeditionen gefunden, praktisch. Und die Frage, wie man sie findet, hängt dann eben wahrscheinlich damit zusammen, dass man sich ein Bild darüber verschafft, wo im Ozean eben gerade solche Gebiete sind, wo dann eben solche, wie heißt man die Dinger, wo neuer Erdboden entsteht. Genau, so diese Rücken, diese ozeanischen Rücken, genau. Da weiß man sehr gut Bescheid, wo die sind, die ozeanischen Rücken. Die Plattengrenzen kennt man, sind ja tausende Kilometer, so Gebirge letztendlich auch, die sich da auftürmen im Ozean drin. Aber da zu suchen nach diesen Hydrothermalquellen ist immer noch das Suchen nach einer Stecknadel im Heuhaufen. Wie macht man das dann? Ist das runtergehen, gucken oder gibt es da irgendwie, kann man da mit Radar oder? Ja, also zunächst mal macht man eine hochauflösende Karte mit Bathymetrie, eine topografische Karte vom Meeresboden sozusagen. Ja. Und die muss dort relativ fein sein, um dann Strukturen erkennen zu können, wo eventuell solche Black Smoker sind. Und zum Teil kann man das vom Schiff aus machen. Aber da ist natürlich die Feinstruktur nicht so gut. Dann gibt es solche sogenannte AOVs, Autonomous Underwater Vehicles, die man dann reinschicken kann und die eben da über den Meeresgrund fahren und das Ganze scannen sozusagen. Und da kann man dann schon wieder hochauflösender machen, also bis zu Strukturen von einem Meter kann man dann da sehen. Und dann sieht man, ja, da könnte was sein und dann kann man auch in der Wassersäule gucken, ob da Hinweise für die Chemie gibt. Das macht man natürlich auch, dann hat man da einfach Sonden, die zum Beispiel Methan detektieren oder auch Schwefelwasserstoff detektieren können oder Wasserstoff selber. Und dann findet man zum Teil in der Wassersäule Hinweise, dass es da sowas geben könnte. Aber es klingt doch nach relativ manueller und aufwendiger Sisyphusarbeit. Ja, also bis man sowas entdeckt. Also es ist im Moment ist gerade eine Expedition in der Karibik unterwegs oder war jetzt unterwegs, die eben dort nach neuen Hydrothermalquellen gesucht haben. Und die erste Expedition hat im Prinzip nur mal das abgescannt und dann war eine zweite, die haben dann nur die Wassersäulenproben genommen, also nochmal 3 Wochen nochmal mit dem Schiff. Und dann gehen sie runter mit Tauchrobotern und versuchen da ein bisschen auch zu fotografieren oder mit Kameras zu gucken. Und das dann noch zu finden, dann das ist ja schwierig. Man sieht da auch nicht weit einfach. Ja, genau. Man sieht dann wenige Meter weit und dann bist du 10 Meter daneben und bist halt daneben und hast nicht entdeckt. Das ist ziemlich schwierig. Also das dauert ganz schön lang, bis man da zum Teil sowas findet. Das heißt im Umkehrschluss, dass das quasi immer wieder Expeditionen zu den gleichen bekannten Hydrothermalquellen zurückfahren, um dann da eben andere Aspekte wissenschaftlicher Art zu untersuchen. Es gibt mittlerweile ein paar Hydrothermalquellen, ein paar im Atlantik, ein paar im Pazifik, die wirklich sehr, sehr gut untersucht sind, wo auch schon, ja, man kann fast schon sagen, hunderte Expeditionen da waren, also nicht ganz, aber geht schon in die Richtung. Und da gibt es natürlich auch sehr viel Detailarbeit. Man meint, man kennt sie, aber irgendwann kommt dann wieder eine Vulkaneruption und dann ist alles platt. Ja. Das ist da im ostpazifischen Rücken, dort wo ich auch war, auch schon auch passiert. Da ist also vor wenigen Jahren hat es dann mal wieder einen Magmastoß gegeben und dann war nichts mehr da von dem, was da vorher da war. Und das ist eigentlich dann auch wieder ganz spannend zu sehen, wie sich das dann wieder neu entwickelt. Du warst jetzt an diesen Hydrothermalquellen als Biologe, das heißt, dich interessiert nicht die Geologie, warum da wann welcher Vulkan ausbricht, sondern du warst dort aufgrund der Lebewesen, die man da zu finden glaubt. Ja. Und das Spannende ist, dass da eben dass die in einer Umgebung leben, die anders ist als hier 20 Grad Sauerstoff Karlsruhe. Genau. Beschreib doch mal die Umgebung und vielleicht dann ein bisschen die Lebewesen, die man da findet. Im Prinzip, was ganz interessant ist, dass da unten sehr vielfältige Lebensräume gibt sozusagen. Das heiße Wasser kommt da hoch und dort gibt es eben auch Bakterien, die in diesem heißen leben können. Also es gibt Bakterien nicht in den 400 Grad, das gibt es nicht, also so hoch kann das Leben nicht, aber um die 100 Grad geht es ganz locker. Und da gibt es also Bakterien, die in heißer saurer pH 2, sage ich mal, ja, Brühe leben und wie die eben auch leben, das ist schon auch sehr spannend zu sehen. Mhm. Und man stellt sich ja auch vor, dass im Prinzip früher auf der Erde viel unwirtlichere Bedingungen geherrscht haben, ja, als heute, und dass es auch viel, viel heißer war und dass es sehr viel eher diese Umgebung gehabt hat. Also kein Sauerstoff war vorhanden bei der Entstehung der Erde. Ja, diese Gase, CO2 war natürlich da, Wasserstoff vermutlich, Schwefelwasserstoff dann auch. Und genau diese chemischen Substanzen gibt es in dieser Hydrothermalflüssigkeit, und die Bakterien, sie haben sich an diese, ja, die leben von diesen Verbindungen, und das ist natürlich ganz interessant zu gucken, wie die das machen, mhm, und wie die da auch aussehen. Mhm. Wie machen die das? Wie sehen die aus? Was weiß man da schon? Man weiß natürlich schon einiges. Es gibt also im Prinzip halt Bakterien, wie schon gesagt, die bis zu, im Moment vermutet man, dass die obere Grenze des Lebens bei 140 Grad etwa ist. Mhm. Also dass die den Rekordhalter, der bis jetzt im Labor kultiviert ist, der kann 113 Grad aushalten. Mhm. Es gibt dann auch Gerüchte, dass einer wieder eingefunden hat, der 120 Grad gehabt hat. Aber ja, da gibt es auch ein bisschen so einen Wettstreit, wer dann den heißesten findet. Ja. Aber das ist noch nicht so richtig sicher. Also 113 Grad ist sicher. Ja. Die leben eben autotroph, und das ist, was mich interessiert. Autotroph heißt, die leben nicht von organischer Substanz, sondern von anorganischer Substanz, also von einfachen Molekülen wie Kohlendioxid als Kohlenstoffquelle. Und dann haben sie nehmen zum Beispiel Wasserstoff oder auch Schwefelwasserstoff als Energiequelle. Ja, vielleicht sollen wir noch mal kurz einen Schritt zurück tun und vielleicht ganz kurz das Kohlenstoffleben betrachten. Also ja, Kohlenstoff, dieser Sechser Kohlenstoffring, wenn ich es richtig noch mich grob erinnere an die Vergangenheit, lang ist es her, ist ja da Zucker. Ist ja da irgendwie die Basis für das Ganze. Ja, also im Prinzip muss das gesamte Leben aus dem CO2 aufgebaut werden, also die gesamten Substanzen, die jetzt ein Körper hat. Der Kohlenstoff ist ja die Basis vom Leben, da gibt es die Zucker, das sind C6-Ringe, dann gibt es Aminosäuren, die sind eben Stickstoff-Kohlenstoff-Verbindungen, also im Prinzip letztendlich auch Kohlenstoffgerüste, wo ein Stickstoff dranhängt. Daraus sind dann die Eiweiße aufgebaut und dann die Fette, die sind auch letztendlich Kohlenstoffketten. Also das gesamte Leben auf unserer Erde basiert auf Kohlenstoff als Basis, und dieser Kohlenstoff ist letztendlich in der Natur nur als CO2 vorhanden, sage ich mal. Okay. Oder als Carbonat dann im Stein. Ja. Muss es Bakterien oder Organismen geben, die das aufbauen, diese sehr komplexen biochemischen Verbindungen aus dem Einfachen. Mhm. Genau, und das sind diese Wege, was hier oben die Pflanzen machen, die Algen machen, da unten eben eigentlich, gibt es kein Licht, können keine Pflanzen leben. Ja, genau. Da machen das Bakterien. Ja, und wie stellt man sich das vor? Die schwimmen da in diesem kohlenstoffhaltigen Zeug rum und lösen da die Kohlenstoffatome raus, oder? Also sie schwimmen natürlich nicht so richtig da drin, also sonst würden sie sofort ausgestrudeln mit dem Wasser und so weiter. Es gibt dann verschiedene Nischen, sag ich mal, wo die Organismen dort leben. Zum einen leben die dann in den Wänden von den schwarzen Rauchern. Ja. Im Prinzip ein schwarzer, kann ich vielleicht kurz aufs Entstehungsprinzip eingehen, von so einem schwarzen Raucher. Also es kommt dann eben diese Flüssigkeit, diese Hydrothermalflüssigkeit raus, und es fallen sofort Mineralien aus. Ja. Die da ausfallen, das bilden dann so Sulfide, also Eisensulfide oder Mangansulfide, und das kristallisiert dann aus und dann bilden sich diese Strukturen, so Schornsteinstrukturen, die können bis zu 50 Meter hoch werden. Wow. Und die können auch sehr schnell wachsen. Die wachsen dann bis zu 2 Meter im Jahr, sag ich mal. Und in dieser Struktur selber sind dann auch die Bakterien zu finden. Mhm. Die Hitzeliebenden, die wohnen dort drin. Oder die Bakterien leben im Untergrund, in den Klüften, in den Spalten im Untergrund. Dort gibt es natürlich auch ganz verschiedene Bereiche. Da mischt sich das Meerwasser mit der Hydrothermalflüssigkeit. Da haben wir ganz andere Temperaturbereiche. Irgendwo sind es 20 Grad, irgendwo sind es 50 Grad und so weiter. Also da gibt es dann die ganz verschiedensten Strukturen, wo die Bakterien dann leben können. Mhm. Und letztendlich, was halt interessant ist, gibt es dann diesen Hydrothermalquellen natürlich sehr viel auch höheres Leben, oder was heißt natürlich. Ja. Aber die Grundlage für dieses höhere Leben dort sind die Bakterien, die dort vorhanden sind. Also sprich, das höhere Leben, das sozusagen traditionell funktioniert, frisst die Bakterien. Ja, zum einen das. Aber was da unten sehr, sehr viel wichtiger ist, sie fressen die Bakterien nicht, sondern sie züchten die Bakterien in sich selber und leben von den sogenannten symbiontischen Bakterien. Aha. Also das ist da unten ein sehr, sehr wichtiger Standbein sozusagen. Was heißt das? Symbiose, der Begriff sagt mir noch was. Das heißt, dass zwei Lebensformen sich zusammentun und beide einen Vorteil davon haben. Genau. Aber was bedeutet es in diesem, du sagtest, züchten? Ja, also das ist ganz interessant. Das Wappentier der Hydrothermalforschung ist der große Röhrenwurm, Riftia pachyptila heißt der auf Lateinisch. Ein Wurm ist das im Prinzip, der bis zu 2 Meter lang wird. Okay. Kann bis zu 10 Zentimeter dick werden, also ein Riesentier. Und er lebt in so Röhren aus, so ein bisschen so Art, wie Nagel, so ein Gewebe. und der lebt als Larve ganz normal, frisst da vielleicht Bakterien und so weiter und dann lässt er sich nieder und nimmt Bakterien in sich auf und reduziert sein komplettes Verdauungssystem. Mhm. Hat keinen Mund mehr, hat keinen Darm mehr, hat keinen After mehr, hat nichts mehr. Und stattdessen hat er ein Gewebe, in dem er sich die Bakterien, die er aufgenommen hat, heranzüchtet. Mhm. Und von den Bakterien lebt er. Die Bakterien geben ihm organischen Substanz, wodurch dass er seine Biomasse aufbaut und er versorgt die Bakterien mit dem, was die brauchen, nämlich Schwefelwasserstoff, Sauerstoff und Kohlendioxid. Also der saugt es quasi auf, pumpt es durch sich durch, sodass es die Bakterien da aufsammeln können und die geben dafür quasi dann die Biomasse. Genau, also was er macht, er hat ein sehr komplexes Blutsystem, also sehr ähnlich vom menschlichen Blut eigentlich, auch mit Hämoglobin und so weiter. Und dieses Blut kann Sauerstoff zum einen transportieren und zum anderen aber auch Schwefelwasserstoff. Und dieses Schwefelwasserstoff bindet dann dort auch ans Hämoglobin und der transportiert es zu den Bakterien in seinem Inneren und die Bakterien nehmen das und wachsen davon und geben ihm dafür im Austausch organisches Material, von dem er wiederum seine Biomasse oder sich selber aufbaut, also von dem er lebt. Also er hat gar nichts anderes mehr, nur noch die Bakterien drin. Und wer züchtet da jetzt wen? Züchten sich die Bakterien ihren Lebensraum oder der Wurm die Bakterien? Ja, der Wurm hat sich so angepasst sozusagen, dass er die Bakterien, ja, dass er sie aufgenommen haben und die haben sich dann dort sozusagen als eigenes Gewebe, kann man schon sagen. Ja. Oh, bei uns gibt es ja auch ähnliche. Ich wollte gerade sagen, im Darm bei uns ist ja auch einiges los, ne? Genau, also man spricht dort noch nicht von einer Symbiose, aber bei uns im Darm gibt es auch Bakterien, die eben die Nahrungsaufnahme oder die Nährstoffaufnahme eigentlich erleichtern. Und da also der menschliche Körper hat auch mehr bakterielle Zellen als menschliche Zellen. Ja, das also, ist eine dieser witzigen Zahlen, ja. Das ist schon. Was lebt da unten sonst noch? Ich meine, diese Bakterien, mikrobiologisch, der Name Mikro sagt ja schon, das ist relativ klein. Der Wurm, 10 cm dick, 2 Meter lang, was lebt da unten sonst noch? Das ist auch ganz interessant. Es gibt ganz verschiedene Stellen, wo ganz verschiedene Lebensgemeinschaften sich ausgebildet haben. Aber jetzt sage ich mal, jetzt im Pazifik, wo diese Würmer gibt, da gibt es dann auch Muscheln sehr viele und diese Muscheln haben sich auch so aus Symbiosen herangezüchtet, ähnlich wie der Wurm. Neben haben also auch Bakterien in sich drin leben. Dann gibt es andere Würmer, Borstenwürmer, dann gibt es Krabben, die dann wiederum von den Würmern leben, die dann halt diese sozusagen auffressen. Fische, die dann auch wiederum Würmer und Muscheln und so weiter dort fressen. Also es sind dann sozusagen Oasen dort unten, weil es wirklich auf einem sehr engen Raum, wo eben diese Hydrothermalflüssigkeit aufsteht, bilden sich immense Biomassen, immens große Lebensgemeinschaften und drumherum in der Tiefsee ist kaum was zu finden. Oase ist echt ein guter Vergleich, ne? Weil quasi oben ist die, also in der Wüste ist die Oase da, wo es Wasser gibt und unten ist die Oase da, wo halt Energie zugeführt wird in Form von dieser Wärme durch diese Quellen, ne? Genau, ja. Also das ist wichtig, wo die Energie ist, dort kommt das Leben. Entsteht das Leben und dort floriert das Leben. Das ist Okay, damit sind wir, glaube ich, so ganz gut am Ende von dem Theorieteil, oder? Ja. Oder haben wir irgendwas Wesentliches vergessen, was wir nachher noch brauchen? Ja, dann können wir ja nachher nochmal drauf eingehen, aber ich denke. Dann jetzt eine Runde Musik und dann die Expedition. Still see turn did I miss my way? My second season disease, well, it's crawling all over me. The blood in my veins and the pound in my head won't let me forget those three words you said. Zweiter Teil, die Expedition. Ihr seid da mit einem Schiff hingefahren. Genau, ja. Erzähl mal ein bisschen was über das Schiff. Wie stellt man sich das vor? Ja, wir haben jetzt dort Hydrothermalquellen im Pazifik dort geforscht und sind dann im Prinzip von Mexiko aus losgefahren. Mhm. Man sucht sich da immer eigentlich einen Hafen aus, der relativ nah an den Quellen liegt, damit man natürlich auch nicht so lange Anfahrtweg hat. Ja. Wir haben dann im Prinzip 2 Tage Anfahrtsweg gehabt. Das ist dann ganz, ganz angenehm. Man fliegt dann nach Mexiko, geht ans Schiff und geht dann dort, fährt man zu diesen Hydrothermalquellen. Wenn man mal im Mittelatlantik unterwegs ist, dann kann es auch mal sein, dass man 10 Tage Einfahrtsweg hat. Mhm. Und das ist natürlich, da geht dann alles im Prinzip auch von der Zeit weg, die man als Forscher darauf forschen will. Und das ist natürlich ein bisschen, bisschen blöder. Das aber heißt, was quasi finanziert ist, ist deine Gesamtaufenthaltsdauer auf dem Schiff? Ja, was finanziert werden, schon die einzelnen Tage, die man dort vor Ort arbeiten kann. Aber ich meine, ja, Wissenschaftler sind natürlich auch, ja, oder sagen wir mal, wenn man erstmal 2 Wochen nur unterwegs ist und nichts machen kann, ist das natürlich auch in gewisser Weise manchmal etwas unbefriedigend. Aber deswegen sind die Thermalquellen dort im Pazifik auch ganz beliebt, weil sie nur 2 Tage von Land entfernt sind. Und dann fährt man raus, ist dann dort vielleicht 3-4 Wochen vor Ort, fährt dann wieder zurück. So lang. Ja, es ist also, kann sich ganz schön hinsehen auch. Ja, das Schiff ist so knapp 100 Meter lang sind die Forschungsschiffe so meistens. Mhm. Wir waren mit einem amerikanischen Schiff unterwegs, so circa zwischen 20 und 25 Wissenschaftler und so 30, 35 Leute Besatzung letztendlich. Also auch eine ganz ordentliche Mannschaft zusammen dann. Und das waren dann alles Biologen oder waren das Wissenschaftler ganz verschiedener Prägung sozusagen? Ja, also sehr häufig werden diese Expeditionen dann zusammengestellt sozusagen, um die verschiedensten Aspekte da abzudecken. Und also ich habe jetzt eine Fahrt mitgemacht, wo es vor allem Biologen waren, aber auch Chemiker zum Beispiel oder eine andere Expedition, wo ich war, war es querbeet. Da waren Vulkanologen, da waren Petrologen oder auch Erdbebenforscher und so weiter. Also da gibt es zum Teil waren die dann ganz interdisziplinär zusammengestückelt. Und das ist auch ganz interessant, dass man auch die anderen Disziplinen mitkriegt. Und es ist natürlich auch gut, wenn man einmal schon hinfährt, dass man da auch möglichst viel abdecken kann. Klar. Man kann ja mit einem Tauchgang schon ziemlich viel für die verschiedenen Disziplinen dann auch herholen. Und habt ihr dann ein gemeinsames Ziel? Gibt es da sozusagen ein gemeinsames Ziel oder ist das Ziel einfach, wir fahren euch dahin und dann kann jeder da sein Ding machen? Nee, im Prinzip ist es schon ein Ziel. Es wird da auch das Ganze basiert auf einem Forschungsantrag, wo man dann auch eine Hypothese vielleicht hat, die man da untersuchen will. Ja, bei uns ging es jetzt bei der Fahrt im Prinzip darum, zu untersuchen, es wurde vermutet, dass sehr viel mikrobiologisches Leben dort viel im Untergrund, was man auch nicht sieht, ja, stattfindet. Und das ein bisschen näher zu untersuchen, was dort für Mikroben, welche Bakterien im Untergrund leben, das war das Ziel von dieser Fahrt. Und dann, wenn die Fahrt dann finanziert wird, sozusagen über dieses Projekt, dann kann man auch gucken, was man noch an Teildisziplinen, ja, dazu nehmen kann, was jetzt reinpasst. Ja. Wir haben jetzt da halt dann auch noch mal ein bisschen die Symbiosenforschung, also diese Würmerforschung spielt eine Rolle, ja, und solche Sachen. Also da versucht man dann natürlich dann ein bisschen was drumherum, ja, zu bauen. Aber das heißt, von den 25 Wissenschaftler. 25 Wissenschaftlern, ja, da sind sozusagen 10 haben ein gemeinsames Ziel, das haben sie auch beantragt, oder 15. Und die anderen, ja, 10 machen dann irgendwelche anderen Dinge, wenn sie schon mal da sind. Zum Beispiel, ja, genau. Okay. Also. Und dein Ziel war jetzt? Also ich habe die ein bisschen die biochemischen Wege von diesen Bakterien da untersucht. Also ich habe da im Prinzip ganz ins Detail geguckt, was für Enzyme dort eine Rolle spielen und welche Wege die wirklich benutzen, um dieses CO2 zu fixieren. Also das ist ganz, ja, da DNA zu isolieren von da unten und da ein bisschen die Vielfalt anzugucken oder aber auch dann eben wirklich ins Detail zu gehen, was wirklich eine Rolle spielt. Und auch bei der Symbiose mit dem Röhrenwurm, wie das genau abläuft, was da das Bakterium genau macht, um den Wurm zu versorgen. So, ja, im Prinzip die Details, aber das geht wahrscheinlich zu weit ins Detail, das, ja, jetzt hier zu erklären. Ja, ja, wahrscheinlich. Auf so einem Schiff, inwieweit hat man da dann Labore zur Verfügung? Wie viel der Arbeit macht ihr dort? Wie viel nehmt ihr mit nach Hause? Also es ist ganz verschieden, aber als Biologe nimmt man sehr viel mit nach Hause. Also man hat dort Labore auf dem Schiff. Man muss natürlich sehr gut überlegen, was man braucht auf dem Schiff, wenn man selber, ja, das alles einpackt. Ja. Und das Ganze findet meistens an 8 Wochen vorher statt, mhm, und dann ist man an Bord und hat dann doch was vergessen, was man wirklich braucht. Das, ja, darf nicht passieren, also, ja, man braucht eine gute Logistik. Ja. Und dann kann man sich das Labor dort einrichten. Es gibt dort im Prinzip was man braucht. Man kann dort ganz gut arbeiten auf so einem Schiff, aber sie sind natürlich nicht so, also hochspezielles Gerät kann man da nicht an Bord eigentlich nehmen, weil es auch meistens dann auch empfindlich ist gegen die Wellen, ja, und so weiter. Klar, das ist, ja, natürlich. Da hat man ganz andere Bedingungen, je nachdem, wie hoch der Seegang ist und so weiter. Da kann es dann ganz schön zur Sache gehen. Es wird auch alles dann angebunden auf den Laborbänken. Also, ja, jeder Computer ist mit Gummischnüren versehen, also, ja, dass es da nicht hin und her wackelt. Ja. Ja, aber letztendlich als Biologe nimmt man die Proben, man versucht sie zu fixieren, friert sie zum Teil ein, macht erste Messungen auch an Bord. Man kann auch zum Beispiel radioaktiv arbeiten an Bord schon. Also man kann auch mal so Markierungsexperimente und so weiter machen. Mhm. Aber das meiste findet eigentlich im Labor dann zu Hause statt. Das heißt, wie muss man sich so ein Alltag, so ein Arbeitsalltag dann vorstellen? Ich meine, was wir vielleicht noch nicht gesagt haben, ganz am Anfang, vielleicht hattet ihr auch da Alvin dabei, dieses Forschungs-U-Boot. Genau. Da werden wir nachher vielleicht oder mit Sicherheit noch ein bisschen drüber reden. Aber jetzt mal an einem Nicht-Alvin-Tag, 4 Wochen lang. Okay, 4 Tage waren Anreise. Was macht man an diesen restlichen vier Wochen, ja, mehr oder weniger dann? Diese Ausfahrt dort, wo ich jetzt, ich war jetzt auf mehreren, ja, Expeditionen, ich war jetzt auf drei Expeditionen insgesamt. Je nachdem, wo man hinfährt und was man macht, sieht der Alltag auch ganz anders aus natürlich. An dem jetzt in dem Pazifik, wo wir waren, haben wir dort sehr viel mit Alvin gearbeitet. Alvin hat die Proben geholt. Und wenn man selber nicht taucht, dann im Prinzip, ein Alltag sieht da ganz, ganz einfach aus. Morgens um 8 geht Alvin runter und man hat vorher besprochen, was alles zu machen ist, was alles da unten zu machen ist. Alvin bleibt dann 8 Stunden unten, kommt dann gegen 5 hoch und dann kommen die Proben hoch und dann fängt die Arbeit sozusagen an. Mhm. Und das ist dann einfach eigentlich Nachtarbeit, weil dann das U-Boot ist da, man nimmt dann die Proben, ja, geht ins Labor, macht, was man machen muss und ist dann meistens bis in die Morgenstunden eben beschäftigt, das alles zu machen und dann geht's ab in die Haie. Was macht man in den 8 Stunden, wo Alvin unten ist? Also schlafen? Oder was kann man auf so einem Boot machen sonst? Ich meine, stinklangweilig. Also ich meine, nach dem dritten Tag kennt man das Meer von oben, oder? Genau, so ist es ja. Also im Prinzip fand es sehr spannend und meistens kriegt man aber nach 2 Wochen den Koller, wenn, ja, man einfach nur noch Wasser sieht und Wasser sieht und Wasser sieht. Ja, ja, man kann viel auch an theoretische Arbeit machen, viel mal Paper schreiben und so weiter. Mhm. Aber was man auch im Endeffekt viel macht, ist Filme gucken, Bücher lesen. Ja. Ja, ja, ja. Also ja, das Schiff ist nicht groß. Man kann nicht viel unternehmen sozusagen. Es, ja, gibt einen kleinen Fitnessraum, wo man mal ein bisschen was machen kann. Das Essen ist sehr gut, also, mhm, ist auch wichtig, um, ja, die Moral hochzuhalten sozusagen. Ja. Und die Zeit kann zum Teil auch, also wenn es da wirklich wochenlang geht, dann kann man wirklich da auch mal die Krise kriegen. Man geht sich wahrscheinlich irgendwann einfach auf den Keks, also Lagerkoller. Ja, es kommt natürlich auf die Zusammensetzung des Teams an. Manchmal macht es richtig Spaß, zusammenzuarbeiten, wenn dann irgendwo einem anderen kann es sein, dass man die Leute dann wieder einfach nicht mehr sehen kann. Ja. Man kann sich ja wahrscheinlich nicht furchtbar aus dem Weg gehen. So groß ist das Schiff ja dann doch nicht. Also Privatsphäre begrenzt, oder? Ja, man schläft ja schon nicht allein. Man hat dann also Kabinen zu zweit, wenn man Glück hat, zu viert, wenn man Pech hat. Ja. Und hat da nicht sonderlich viel Platz. Man hat seine gleichen Klamotten, die man dann wieder alle jede Woche mal wäscht in der Waschmaschine dort. Ja. Und also ja, man kann sich schon gut auf den Senkel auch gehen. Ja. Und du warst da als Postdoc? Genau. Die anderen auch? Oder was ist das? Diplomanten, Profs? Oder sind es vor allem Postdocs, die dann die sozusagen Drecksarbeit auf dem Schiff machen? Nee. Oder? Also es ist ganz querbeet. Also es gibt Profs, gehen da auch eigentlich sehr gern auf Expeditionen. Und die Fahrtleiter und so weiter, das sind häufig dann auch Professoren oder auch eben dann Arbeitsgruppenleiter. Dann gibt es dann natürlich Postdocs, dann auch Doktoranden, Diplomaten oder aber auch Techniker, die einfach dann eben, da ist natürlich auch viel Maschinerie dran, hängt natürlich dran. Und da gibt es dann sehr spezialisierte technische Mitarbeiter, die dann da auch natürlich arbeiten. Ja. Es ist ja nicht so, dass man nur mit Alvin dort arbeitet. Man fährt auch tagsüber ein anderes Programm, da holt man dann eben Wasserprobe aus der Wassersäulen, da gibt es dann CTDs nennt sich das, also so Rosetten, wo man Wasser abfüllen kann und so weiter. Also es ist schon so, dass man versucht, auf dem Schiff 24 Stunden zu arbeiten und auch wirklich auch nachts durchzuarbeiten. Und dann hat man vielleicht noch ein zweites Gerät dabei, also so ein anderes Vehikel, was dann nachts fährt und so weiter. Also man versucht, die Zeit möglichst effektiv zu nutzen, weil es natürlich auch sehr hohe Kosten sind. Ja, klar. Das heißt, also die Frage ist, wie kommt man da drauf auf so ein Schiff? Du hast quasi mit ein paar Kollegen ein Forschungsproposal geschrieben und dann gibt es da den Schiffseigner, irgendein Institut und die reviewen das oder wie? In den USA ist das System ein bisschen anders als in Deutschland. Also man schreibt ja letztendlich ein Proposal, man hat dann die Institute, also jetzt in dem Fall war das Woods Hole Oceanographic Institution, wo ich auch der Postdoc war, der Schiffseigentümer. Aber im Prinzip kann jeder, der einen Forschungsantrag bewilligt kriegt und auch das Geld von der, in dem Fall der National Science Foundation oder in Deutschland wäre das die DFG, Deutsche Forschungsgemeinschaft. Wenn man da einen Antrag bewilligt kriegt, kann man dieses Schiff sozusagen vom Institut, stellt das Institut das Schiff zur Verfügung. Das Geld zahlt letztendlich die Forschungsgemeinschaft. Ja, oder? Ja. Und wer darf dann mit? Diejenigen, die es geschrieben haben, das ist vorher schon klar, oder? Weil ich könnte mir vorstellen, da geht dann der große Kampf los, wer aufs Boot darf. Nee, eigentlich gar nicht. Es ist oftmals so, dass es auch Plätze gibt. Je nachdem, also dieses Proposal, wo ich jetzt dabei war, das haben letztendlich nur drei Leute zusammengeschrieben. Also drei Arbeitsgruppen sozusagen. Wir hatten dann 25 Plätze, das war nicht so eng. Okay. Also, kann man schon auch sagen, ich arbeite mit dem noch zusammen, den nehme ich dann mit und so weiter. Das ist dann aber auch ein bisschen immer Messungsspielraum der Leute, die das Proposal geschrieben haben, wer dann mit darf. Und natürlich, und wer dann halt auch dazu passt und welche Expertise man sich mit an Bord holen will, natürlich. Klar, und im Endeffekt will man natürlich auch, also man wird da nicht jetzt da unbedingt nur seinen besten Kumpel mitnehmen, weil man natürlich auch letztendlich dafür verantwortlich ist, dass vernünftige Ergebnisse rauskommen. Genau, das ja möglicherweise dann auch darüber entscheidet, ob zukünftige Anträge angenommen werden. Ne? Ja, das ist natürlich schon auch ein Knackpunkt. Das sind immense Summen, was da dahinter stecken und da muss schon was rumkommen. Und da gucken natürlich die Funding Agencies oder die Geldgeber natürlich drauf, was da rauskommt. Sonst hatte ich es mal da schnell weg vom Fenster. Ja. Hast du eine Vorstellung, was so 4 Wochen Forschungsschiff in Summe ungefähr kosten? Man sagt etwa so ein Tag auf dem Schiff 20.000 bis 30.000 Euro. Das gesamte Schiff? Dollar. Ja, okay. Genau. Ja. Und je nachdem dann eben halbe Million, so in etwa kann man schon ausrechnen. Kann man schon mitleben. Okay, das geht dann schon ins Geld. Und das Schiff, das ist dann quasi das ganze Jahr unterwegs, eine Tour nach der anderen? Genau, es gibt natürlich dann die Werfzeiten zwischendrin, Klar. Aber im Endeffekt, sonst fahren sie einfach, die Touren werden natürlich so geplant, dass die Stellen, wo in der Nähe dann, dass möglichst wenig Transit daneben ist. Aber es kann schon auch sein, dass man jetzt, hat man jetzt mal die Stellen im Atlantik, dann hat man die Stellen im Pazifik, dann muss man mal zwei Wochen dazwischen Transit fahren. Ja. Das kommt schon vor, aber das Schiff ist im Prinzip die ganze Zeit unterwegs. Ja. Und da gibt es dann eben auch festes Personal, der Kapitän, der Maschinist und so weiter, die quasi dann fulltime auf dem Schiff quasi Busfahrer spielen. Ja, es gibt dann die Besatzung, sind 30, 35 Leute, je nachdem, die dann auch fest sind, die dann immer 3 Monate auf dem Schiff bleiben, dann wieder 3 Monate an Land und so weiter. Ja. Also da gibt es dann einfach die meistens dreifach besetzt, die Besatzung von den Schiffen. Okay. Gab es mal einen Sturm oder so? Ja, so einen richtigen Sturm eigentlich nicht, aber es gibt schon hin und wieder Tage, wo es dann wirklich ein bisschen schwankt. Ja. Einmal war ich auch, wo ich unterwegs war, gab es auch mal eine Zeit lang, wo man nicht raus durfte an Deck, wo es wirklich zu gefährlich war eigentlich und mit den großen Wellen und so weiter. Das war dann schon auch ganz, ganz nett mal, ja. das mitzuerleben. Solche Stürme sind natürlich nicht so sonderlich beliebt, wenn man da nicht sehr viel machen kann draußen. Klar. Dann oftmals, wenn schlechtes Wetter reinkommt, verliert man Tage, ja. tagelang, die man nicht tauchen kann zum Beispiel, wo man kein Gerät zu Wasser lassen kann. Da ist man eigentlich schon auf ruhiges Wetter angewiesen. Ja. Aber so als, sage ich mal, als Mitfahrer ist so ein Sturm auch mal ein schönes Erlebnis. Ja, seekrank geworden oder? Nee, da habe ich zum Glück keine okay. Probleme mit. Aber es gibt auf jeder Fahrt einige Leute, die da seekrank werden. Und meistens ist es dann nach 3 Tagen bei denen vorbei. Ja. Okay, dann lass uns jetzt mal ein bisschen übers Tauchen reden. Alvin heißt das Ding. Genau. Beschreib das doch mal so ein bisschen, wie groß ist das? Ich meine, der eine oder der andere kennt vielleicht irgendwie Atom-U-Boote. Das ist wahrscheinlich ein bisschen kleiner. Das ist ein bisschen anderes U-Boot. Das ist schon ein sehr, sehr altes U-Boot. Wurde in den 60ern gebaut. Ah, okay. Also hat schon 50 Jahre fast auf dem Buckel. Etliche Tauchgänge hinter sich. Das Herz von Alvin ist letztendlich eine Kugel aus Titan. Mhm. Und diese Kugel hat Durchmesser von 2 Metern. Und dort sitzen dann die Wissenschaftler und auch der Pilot drin. Mhm. Wie viele Leute sind da drin? 3 Stück fahren runter. Also meistens ist es ein Pilot und 2 Wissenschaftler. Ja. Diese Kugel hat auch 3 kleine Fenster, alle jedes mit einem Durchmesser von 10 Zentimetern. Okay. Also man sieht nicht sonderlich viel. Ja. Das meiste, was man eigentlich da unten sieht, ist auch mit den Kameras dann, die dann außen dran befestigt sind. Aber das geht einfach nicht mehr, weil man das U-Boot darauf getrimmt ist, tief tauchen zu können. Wie tief kann das Ding? Es ist auf 4.500 Meter zugelassen. Es kann theoretisch eigentlich 6.000 Meter, aber da sind sie jetzt gerade ein bisschen vorsichtiger, weil das doch auch schon ein älteres Modell ist. Ja. Und sie bauen jetzt im Moment auch gerade einen Nachfolger für Alvin, der dann auch 6.500 Meter machen kann. Die Russen haben, glaube ich, auch noch eine Reihe U-Boote, gell? Ja, in so einem Forschungs-U-Booten gibt es eigentlich nur eine Handvoll auf der Welt. Ja. Die Russen haben 2, die Mir, weiß nicht, Mir, glaube ich. Glaube, die heißen Mir, so wie die Raumstation. Genau. Die also es war mir damals auch seltsam vorgekommen. Die aber haben auch sehr viel mit, die haben da auch zum Beispiel die Titanic betaucht. Ja, genau. Alvin hat auch schon die Titanic betaucht. Und dann gibt es halt die Franzosen haben 1, Nautil. Mhm. Und die Japaner haben auch 2 Forschungs-U-Boote. Das ist eigentlich im Prinzip, was es an U-Booten gibt. Es gibt natürlich Alternativen, es gibt auch Tauchroboter. Ja. Die Deutschen setzen da jetzt auf die Tauchroboter. Die haben jetzt seit kurzem 2 Tauchroboter. Der eine kann 4.500 Meter, einer 6.000. Einer ist jetzt in Kiel, einer ist in Bremen. Also mit diesen Tauchrobotern haben natürlich auch Vorteile gegenüber den U-Booten, weil man keine Leute mit runterbringen muss. Man kann viel länger unten bleiben. Der Unterschied ist, den Tauchroboter ist mit dem Kabel ans Schiff verbunden. Mhm. U-Boot ist frei. Mhm. Und deswegen kann natürlich, geht dem Tauchroboter nicht so schnell die Energie aus, wie es jetzt auch, also halt mal schnellere Übertragung von den Daten, man kann schneller entscheiden, was man macht, man hat ein bisschen mehr Energie, kann länger sein, aber natürlich gar die Batterien, letztendlich sind die Batterien auch die Begrenzung, auch beim Roboter. Ja. Aber beim U-Boot sind sie eben das und deswegen kann man auch nicht viel länger als 10 Stunden jetzt mit Alvin tauchen. Ja, so ein bisschen die gleiche Diskussion wie bei der bemannten versus unbemannte Raumfahrt, ne? Einerseits will man den Mensch da, weil er halt doch intuitiv vielleicht Dinge da unten dann erkennt und wahrnimmt, die der Roboter oder die Kamera nicht sieht. Andererseits, sobald man einen Mensch mitnimmt, ist das größte Problem, das Tier am Leben zu halten, ne? Und das kostet Geld und Aufwand und Ressourcen. Ja, und andererseits ist es aber total spannend, da runter zu gehen. Klar, natürlich. Aber das ist auch das Hauptargument für bemannte Raumfahrt. Ich meine, wenn wir nicht auf dem Mond, ne? Nee, cool. Klar. Aber naja, ob es halt wissenschaftlich so sinnvoll ist. Es gibt diese, ich denke, es ist beides sinnvoll und man muss es abwägen, weil mit welchem Gerät man geht. Also man kann mit dem U-Boot auch andere Sachen machen, als man jetzt mit dem Tauchroboter machen kann. Das gibt schon Unterschiede. Und deswegen gibt es auch beides. Es gibt deutlich mehr Tauchroboter als es U-Boote gibt. Klar. Also billiger letztendlich. Mhm. Und du sagtest schon, kein Kabel, also vollkommen autonom das Ding. Genau, ja. Okay. Und es wird letztendlich von hinten vom Schiff runtergelassen und sinkt dann so langsam zu Boden. Also so eine Fahrt muss man sich vorstellen, dass man erstmal, also ich bin auf 2.500 Meter Tiefe runtergetaucht und es dauert dann erstmal, bis man runterkommt. Man sinkt relativ langsam, man kann 1 Meter pro Sekunde und hat dann, 1,5 Stunden waren wir schon unterwegs, bis wir dann unten waren. Mhm. Also das ist dann erstmal eine Zeit, die aber auch sehr spannend ist, wenn man dann so langsam von dem beleuchteten, belichteten eben runterkommt und dann ist ein einziger Lumineszenz-Teppich, der da vorbei schwebt, also leuchtende Quallen, leuchtende Plankton, also es ist ein einziges Lichtermeer da draußen und irgendwann wird es dann ganz duster. Ab ungefähr welcher Tiefe wird es ganz duster? Tageslicht kommt bis 200 Meter etwa und dann diese Twilight Zone bis 500 Meter und dann wird es eigentlich schon ziemlich dunkel und diese Leuchttiere hat man eigentlich hat man eigentlich auf dem ganzen Weg, aber unten sind sie auch sehr, sehr viel seltener und deswegen sieht man dann eigentlich so ab 1000 Meter eigentlich nichts mehr groß. Mhm. 2 Meter Durchmesser dieses Ding, 3 Leute da drin, klaustrophobisch darf man da nicht veranlagt sein. Nee, sicher nicht. Man hat entweder, ich sage immer, man hat den Platz von einer Badewanne zu dritt. Weil es natürlich auch sehr viel technisches Zeug noch da drin. Da sind Computer drin, da sind die Kameras drin, dann sind die Gasflaschen für die Versorgung dort. Alles, da alles in der Kugel drin. Dann ist so, man hat nicht viel Platz. Einer kann hinstehen, wenn es sein muss. Ja. Ansonsten lehnt man sich da an die Außenwand und sitzt halt mehr oder liegt drin sozusagen. Ja. Also wie gesagt, viel mehr Platz als in der Badewanne für 3 Leute ist es nicht. Und wohlgefühlt da dann? Ja. Gut. Also ich habe auch natürlich die Angst gehabt, dass ich da mich nicht wohlfühle, aber sobald dann der Deckel zu war und dann runtergetaucht bin, war es einfach nur noch Faszination pur. Ja, dann. Am Schluss ist es natürlich auch anstrengend. Es ist auch tierisch anstrengend, da 10 Stunden oder 8 Stunden da in diesem U-Boot zu sitzen und erst zu schwitzen, dann zu frieren. Wir waren ja in den Tropen unterwegs. Oben hat das Wasser 30 Grad gehabt, dann schwitzt man entsprechend. Und unten ist es nicht isoliert, das Ding. Da wird es dann richtig kalt. Die Wassertemperatur hat 2 Grad. Insgesamt haben wir vielleicht 10 Grad innen drin. Also muss man sich dann auch dann seine Wintermütze und so weiter mit. Ja. Keine Kondenswasserprobleme dann? Das beschlägt außen die Kugel beschlägt schon mit Wasser und es wird dann schon feucht auch da drin. Ja. Also große Klimaanlage und so ist nicht. Nee. Okay. Sitzt man wenigstens halbwegs bequem? Ich meine, ich kenne das Problem vom Segelfliegen, da ist man auch gelegentlich mal 8 Stunden unterwegs. Aber da sitzt man so ordentlich, dass mir nach 8 Stunden nicht alles weh tut. Ja, nee, eigentlich, es tut einem schon alles weh. Okay. Also man muss sich schon immer wieder mal rumdrehen und so weiter. Man sitzt, das ist nicht unbequem, es gibt so, es ist ein bisschen abgepolstert, aber 8 Stunden sind lang. Und der Pilot, der macht es jeden Tag oder jeden zweiten, wahrscheinlich gibt es 2 Piloten oder 3, aber im Großen und Ganzen fährt das ganze Jahr da rauf und runter. Das ist schon ein harter Job, also es gibt 4 Piloten insgesamt immer auf den Expeditionen, sodass er alle 4 Tage oder 3 Tage dran ist. Ja. Aber das ist schon sehr, sehr anstrengend. Vor allem, das sind einfach Bedingungen da unten, die Atmosphäre, wenn man auch darauf vielleicht mal zu sprechen kommt. Ja. Das wird mit Sauerstoff versorgt, aus Sauerstoffflaschen letztendlich. Letztendlich macht man oben die Luke zu, man hat normal diese Luft, wie man sie draußen hat. Also Atmosphäre, kein sonderlicher Unterdruck oder Überdruck. Das wird nur Sauerstoff ständig zugeführt und CO2 wird chemisch entfernt. Ja. Aber letztendlich geht es nicht so gut, die chemische Entfernung von dem CO2 in der Atmosphäre, dass es ansteigt und dann kriegt man halt letztendlich auch so ein bisschen so ein CO2 Kopfschmerzen eigentlich davon. So die Müdigkeit. Meisten. Genau, Müdigkeit und so weiter. Und das strengt einfach an dann auch. Denn wenn man hat dann im Prinzip, ich glaube, die 10- bis 50-fache Konzentration, was wir jetzt normal haben an CO2 dort unten in dem U-Boot drin. Und Sauerstoff wird ein bisschen reduziert, weil das auch eine Brandgefahr ist dann. Ja. Und deswegen hat man auch nicht jetzt die 21%, die wir hier oben haben, sondern vielleicht 17%, was dann in dem U-Boot selber drin ist. Also vielleicht ein bisschen so wie Flugzeugatmosphäre. Ja, genau. Also ich kann jetzt nicht sagen, welcher Höhe, welchem Luftdruck das dann entspricht, aber ich merke es halt schon, wenn ich längere Zeit über 3000 Meter in der Gegend rumfliege, dann werde ich einfach müde. Ist richtig matt und Ja, genau. Das merkt man also dann auch, wenn man so 8 Stunden da unten war, da weiß man, was man geschafft hat. Ja. Schlauch gibt es keinen. Das heißt, logischerweise muss es die Energie selber mitnehmen. Genau. Wird elektrisch angetrieben, oder? Genau, es sind Batterien, die dann so kleine Propeller betreiben. Fährt dann auch nicht sonderlich schnell. Man muss also schon gut steuern und schon gut gucken, wo man hinsinkt sozusagen. Das ist natürlich auch nicht ganz trivial, so eine Hydrothermalquelle von ganz oben zu treffen, wenn man 2500 Meter erstmal unterwegs ist. Aber dann kann man schon sich ganz gut bewegen und hat dann die Greifarme. Also die Energie wird vor allem halt eben für die Scheinwerfer, für die Kameras, für die Greifarme und auch für die Bewegung dort unten gebraucht. Und wenn der Strom ausgeht, hoch kommt man trotzdem, oder? Gibt es bestimmt irgendwelche Dinge, die man mechanisch abwerfen kann und dann sinkt es hoch? Genau, man kann im Prinzip alles abwerfen. Okay. Der ultimative Schritt ist dann, das gesamte Gehäuse außen wegzuwerfen und dann nur noch die Kugel hochzulassen. Und da ist ja natürlich die Luft drin, sodass es automatisch hochgeht. Aber sie haben es noch nicht richtig, sie wissen auch nicht, wie schnell das geht. Sie wollten es, glaube ich, nicht ausprobiert haben. Ja gut, aber Probleme mit Tiefenkrankheit und so weiter beim Auftauchen, Dekompression hast du ja nicht, weil du ja da quasi ständig in Oberflächenatmosphäre unterwegs bist. Das kann man nicht vergleichen, wenn man tauchen geht oder sowas. Genau. Nee, man ist einfach ständig in einer normalen Atmosphäre und man hat jetzt sehr begrenzte Luft, die immer wieder durchgeatmet wird. Also es wird auch sehr empfohlen, vorher zu duschen, bevor man in das U-Boot geht. Da achten die Piloten sehr drauf. Genau. Und pickeln aufs Klo? Was machst du da? Gibt Tüte dabei, oder? So wie im Flugzeug auch. Im Prinzip ist das sehr öffentlich. Ja, man hat eine Pipi-Flasche. Ja, genau. Genau, also. Ja. Man versucht dann auch nicht so viel zu trinken vorher. Ja, ja gut, aber es trifft ja alles nichts. Also. Genau. Frauen haben es dann nicht so leicht wie die Männer. Das stimmt, ja. Ja gut, da gibt es die gleichen Lösungen wie beim Segelfliegen, denke ich mal. Okay, du hattest gerade schon gesagt, es ist nicht ganz so einfach, so eine Thermalquelle dann zu treffen. Was hat man überhaupt für Navigationsmechanismen? GPS wird da unten ja vermutlich nicht mehr gehen. Wie navigiert man da? Im Prinzip setzt man Marker unten ab. Also man setzt da kleine Sender bei jeder Expedition an den verschiedenen Stellen dort unten ab. Und das sind natürlich Marker dann für das U-Boot, die das auch wieder findet. Ja. Und damit kann man sich ganz gut dann orientieren. Und das Schiff hat auch eine ganz gute Verbindung zum U-Boot und kann das eigentlich, hat auch eine Sonar und alles Mögliche. Ist ach so, ja, okay. U-Boot auch drin, also das findet man. Das heißt, das Host-Schiff, das Forschungsschiff ortet das U-Boot mit Sonar und weiß dann auch immer, wo relativ zum Schiff das U-Boot sich befindet. Das weiß immer, wo das U-Boot sich befindet. Das ist okay. Ganz wichtig. Das U-Boot ist ja so ein winziges Ding dort im Ozean. Also das hat es immer voll im Blick und hat auch eine ständige Kommunikation mit dem U-Boot über... Ja, auch eine ständige Sprechverbindung da. Mhm. Das weiß es immer, wo es ist. Und man hat eben dann an Meeresgrund verschiedene Sender, wo man dann sich auch daran orientieren kann. Ja. Auch ja. Das Schiff, und das Schiff kann dann auch das U-Boot leiten oder das U-Boot selber kann auch in gewisser Weise dort unten was finden. Mhm. Also, aber das ist ein bisschen eingeschränkt, was das U-Boot selber dann auch dort kann. Das heißt, wenn das Ding dann wieder hochkommt, dann ist halt da vielleicht mal 500 Meter vom Schiff weg und dann fährt das Schiff halt hin und holt ihn. Ja. Richtig. Das ist immer ein bisschen eine langwierige Prozedur, bis das U-Boot dann wieder an Bord ist. Wenn man dann hochkommt, dann denkt man, man will nur noch aussteigen. Ja, ja. Aber man ist dann noch mal eine gute Stunde, anderthalb Stunden beschäftigt, bis das Ding an Bord ist. Ja, das ist halt einfach sehr empfindlich, das U-Boot. Und das Schiff kann jetzt nicht direkt hinfahren, um das dann, sonst wird es mal gegen die Schiffswand gedrückt oder sonst was. Sondern da wird dann erstmal der Korb vorne, wo die Proben drauf sind, stabilisiert. Dann wird im Prinzip so ein Seeanker, so eine Art Fallschirm ans U-Boot gehängt, dass es verlangsamt, dass es nicht mehr so schlingert. Und dann wird mit einem Seil hingeknüpft und das wird dann langsam ans Schiff hingezogen. Also es ist eine diffizile Aufgabe, wo dann auch eben Schwimmer, also auch Leute vom Schiff ins Wasser hüpfen müssen, um das dann alles anzubringen. Und deswegen geht es auch nur noch bis bei einer gewissen Wellenhöhe. Wenn die Wellen zu hoch sind, dann geht das Ganze natürlich gar nicht mehr. Ja, das ist natürlich ein Problem. Ein Deckel aufmachen für frische Luft kann man, sobald man oben ist, oder? Nee. Auch nicht? Nee, da haben sie nämlich mal schlechte Erfahrungen mitgemacht. Einmal ist bei dieser Prozedur, haben sie den Deckel aufgemacht und dann ist das U-Boot vollgelaufen und gesunken. Die Wissenschaftler haben es rausgefunden, aber das U-Boot, also diese Elwin eben, lag dann ein gutes Jahr in 2000 Meter Tiefe. Am Meeresgrund, bis man es irgendwann mal wieder geborgen hat. Okay. Also seither ist das nicht mehr erlaubt. Okay. Das heißt, diese 8 Stunden Tauchgang plus nochmal 1-2 Stunden. Genau, insgesamt ist man, denke ich, so 10 Stunden, meistens so 10 Stunden unterwegs. Okay, das ist schon lang. Okay, das heißt, wir sind da unter Wasser. Du hast gerade schon gesagt, es gibt diese 10 Zentimeter Bullaugen, die natürlich immer genau da hingucken, wo man gerade nicht hingucken will. Genau. Kameras? Es gibt sehr viele Kameras an dem U-Boot dran. Wir haben da, ich glaube, insgesamt 5 Kameras. Mhm. Jeder Wissenschaftler kann eine steuern. Dann gibt es eine beim... Und der filmt auch im Prinzip immer alles, was der Pilot macht. Ja. Der Pilot steuert im Prinzip die Probenahme und so weiter. Der hat da diesen Joystick für die Greifarme. Und der hat auch nochmal eine Kamera. Und der Pilot hat ein bisschen größeres Sichtfeld, wo er auch dann auch das sieht, was er genau macht natürlich. Ja. Und die Wissenschaftler überwachen das von beiden Seiten. Man. Es ist natürlich auch sehr diffizil, weil da kommt 400 Grad heißes Wasser da unten aus der Erde. Man will da nicht zu nah hinkommen. Klar. Nämlich diese Scheiben von dem U-Boot halten das nicht aus. Also man versucht da schon, es ist dann zum Teil sehr, sehr tricksig, da ein bisschen sich durchzuschlängeln zwischen den heißen Quellen und also so weiter. Das ist doch nicht so ganz ungefährlich, die Aktion. Dass diese Kugel da irgendwie implodiert. Ich meine, das glaubt ja kein Mensch normalerweise. Das Ding wird ja so berechnet sein, dass das klappt. Und da wird ja wohl sicherlich regelmäßig überprüft. Was schon gemacht wird, diese Fenster sind ein kritischer Punkt. Und bei jedem Tauchgang wird sofort geguckt, ob die Fenster, ob da irgendwas los ist. Und es wird auch immer wieder neu überprüft. Das ist schon kritisch. Ich meine, wenn die Kugel implodiert, dann ist es sehr schnell passiert. Dann ist es sehr schnell vorbei. Kriegt wahrscheinlich gar nicht. Nee, aber was da unten passieren kann, natürlich, dass man einen schwarzen Raucher stößt. Und deswegen... Und dass da irgendwas passiert oder auch hinten mit der Technik, dass da irgendwas kaputt geht oder dass man sich, was auch einmal passiert ist, wo sie auch schon ein bisschen eine kritische Situation hatten, dass sie sich im Schlamm aufgesetzt hat und sich unten Schlamm reingesetzt hat in das U-Boot und sie da nicht mehr hochkamen oder dass man sich zwischen Felsen einklemmt. Solche Sachen könnten theoretisch passieren. Das ist, da unten ist ein zum Teil sehr gebirgige Landschaft, wo man sich dann auch mal festklemmen kann. Und was macht man dann da unten? Klar, man guckt sich das an, denke ich mal. Ja. Das ist schon beeindruckend. Und dann hast du gerade von diesen Greifarmen da geredet. Wie groß sind die? Wie kräftig sind die? Was kann man mit denen tun? Was macht man mit denen? Die sind Ja, sind von der Größe her vergleichbar mit einer Hand normalen, sind aus Titan auch, sehr kräftig dann, da sehr viel Erfahrung vom Piloten wird da benötigt, um die dann gut zu bedienen. Ja. Und auf diese Greifarme werden dann die gesamten Gerätschaften angepasst. Also man kann dann Wasserproben nehmen, da gibt es dann so Saugspritzen, die dann Wasser aufsaugen und die dann mit dem Greifarm ausgelöst werden. Also so eine Art Staubsauger von unten, wo man dann was mit aufsaugen kann. Bei Greifarm kann man ein Stück Gestein abbrechen und mitnehmen. Also die sind dann doch schon kräftig, die Dinger. Ja, ja, die haben schon richtig Kraft. Also da kann man auch ein paar hundert Kilo Gestein theoretisch mit abbrechen. Und du hast gerade schon gesagt, Spritze zum quasi Wasserprobe nehmen. Was für andere Werkzeuge hat man da unten noch? Also was macht man da? Wasserproben, Gesteinsproben? Proben von irgendwelchen Würmern und... Genau. Ja, vor allem Proben nehmen. Aber man setzt auch einiges ab. Zum Beispiel, man kann eine Tauchpumpe absetzen, die dann irgendwie 24 Stunden Wasser pumpt, um das dann mit hochzunehmen. Oder man setzt Kameras ab, die dann das alle 5 Minuten da ein Bild von machen. Mhm. Und solche Sachen, das wird dann meistens nicht mit dem U-Boot selber gemacht, sondern da gibt es sogenannte Elevators. Das hängt man letztendlich einfach eine Platte mit den Gerätschaften drauf und das U-Boot sucht die und stellt die dann da unten auf. Mhm. Oder so Sedimentfallen werden hat zum Beispiel was untersucht, was alles eingetragen wird aus der Wassersäule. Mhm. Also man kann da sehr viele größere Gerätschaften auch unten aufstellen und dann auch wieder mit hochholen dann sozusagen. Ein paar Tage später dann vielleicht. Genau. Auch. Oder auch so Abbebenmessgeräte werden unten auch aufgestellt, solche Sachen. Mhm. Ja klar, wenn da unten vulkanisch, geologisch einiges passiert, ist das sicherlich spannend, ja. Und ich meine, du warst ja noch nicht der Pilot, aber hast du so ein Gespür dafür, wie man das Ding steuert? Also Gaspedal sicherlich nicht? Vielleicht zum ersten Mal zum Sinken. Ja. Das ist ein sehr klassisches System, nämlich mit Gewicht außen dran. Mhm. Also man hat im Prinzip Eisengewichte, 4 Stück. Das wird genau eintariert. Mit natürlichen Werten werden die Wissenschaftler gewogen vorher und so weiter. Wird dann eintariert, man sinkt dann runter langsam. Unten werden 2 Gewichte abgesetzt und dann wird es neutral. Und dann kann man unten entlang schweben. Und wenn man wieder hoch will, werden wieder 2 Gewichte abgesetzt und hoch geht's. Aha. Das heißt, das U-Boot hat nicht so wie militärische U-Boote große Wassertanks, wo es Wasser rein und raus pumpt. Genau, nee. Sondern es wird austariert und alles, was man da unten dann rauf runter bewegt, geht über die Motoren. Es hat einen kleinen Wassertank, eben für die Feinsteuerung. Also wenn man unten entlang manövriert, dann hat man einen kleinen Wassertank, wo eben mit Pumpen gearbeitet wird, wo man dann immer sinken kann und steigen kann. Aber der Hauptding, also das Runtersinken und nachher Aufsteigen, geht über die Gewichte. Mhm. Und das ist einfach viel störungsanfälliger als jetzt so eine Wassertanks. Und da wollten wir auf Sicherheit gehen und sagen, ja, ich lasse lieber ein paar Eisengewichte da im Ozean. Das macht nichts aus und habe dann dafür die Sicherheit, dass ich das jederzeit wieder hochkomme. Ja, und wenn ich so ein Eisengewicht nicht ausklinken kann, dann ist schwierig, oder? Also wenn das dann ist schwierig, in diesem Mechanismus versagen würde. Ja, das gibt dann, es ist alles immer dreimal gesichert. Klar, das gibt klar, dann auch klar. Eine mechanische Ausklinkung und klar, so weiter. Ich weiß sehr viele Details. Nee, nicht, aber sonst würden wir unten bleiben. Naja, genau. Das heißt aber auch, wenn das Boot ins Wasser gesetzt wird und es hat diese 4 Gewichte zu viel, dann geht es auch sofort abwärts. Es geht eigentlich ziemlich schnell abwärts. Es gibt dann auch noch einen kleinen Tank, der irgendwie oben geflutet wird, bevor es dann richtig losgeht. Dann, also der wird dann von den Tauchern dann beflutet. Ah, okay. Und wird da, weiß nicht, ob du das weißt, aber wird da dann das Seegebiet, wo ihr da dann taucht, gesperrt? Oder kann das sein, dass da zufällig sich ein russisches Atom-U-Boot vorbeikommt und mit euch kollidiert? Das wäre natürlich blöd, ne? Schwieriger, was eher passieren kann, dass man mit einem Wal kollidiert oder sowas. Gut, da hilft das Sperrgebiet auch nichts. Genau, ne? Also nee, es wird nicht, es wird natürlich angezeigt, dass dort ein Forschungsschiff, das Forschungsschiff sieht man und das U-Boot da unten, aber das ist eigentlich die Chancen, sind eigentlich gleich null, dass da irgendwas passiert. Ja. Das ist so ein weiter Ozean, dass da, man sieht da eigentlich auch in der Zeit, in 4 Wochen, wo ich da unterwegs war, habe ich vielleicht, wenn überhaupt, 2 Schiffe gesehen. Das ist dann auch ein Gebiet, wo auch wenig los ist. Aber was die Piloten immer wieder sagen, was theoretisch eine Gefahr wäre, wäre ein großer Tintenfisch, so an dieser Riesenkalmare in der Tiefsee. Wenn der das U-Boot irgendwie mal dran mit seinen Armen könnte, dann könnte das ein Problem geben. Aha. Okay. Aber ist noch nicht passiert. Noch nicht passiert, ja. Ja, ich meine, jetzt ist er schon seit 50 Jahren unterwegs. Genau, das ist eine relativ sichere Geschichte. Ja, okay. Gut, eigentlich sind wir mehr oder weniger durch, ne? Kann man als... Also ich meine, man kann ja, wenn man genügend Geld hat, inzwischen sogar in den Weltraum fliegen, kann man als interessierter Laie auf so einem Forschungsschiff mal mitfahren? Weil du sagtest vorhin, es gibt da meistens doch irgendwie noch Plätze. Geht sowas prinzipiell? Ja, es ist schwierig, aber ich sag mal so, die Amerikaner zum Beispiel, die lassen hin und wieder auch Leute, die sehr großzügig dem Institut gegenüber waren. Da wird ja sehr viel auf privater Spendenbasis auch finanziert. Ja. Da kann es dann schon sein, dass man dann auch eingeladen wird, mal auf so eine Schifffahrt mitzugehen, wo eben dann auch noch Plätze frei sind. Ja. Aber es ist schon sehr, sehr viel schwierig, da reinzukommen. Ja. Jetzt die russischen U-Boote, glaube ich, werden auch manchmal verchartert. Also das ist. Also ich weiß, dass zur Titanic runter kann man kaufen. Also da kannst du, wenn du genügend, keine Ahnung, was es kostet, aber da kannst du, wenn du genügend Kleingeld hast, kannst du mitfahren. Na, wie gesagt, so ein Tauchtag kostet etwa 30.000 Dollar, also ist wahrscheinlich günstiger, als in den Weltraum zu gehen. Mit Sicherheit, ja. Also das letzte Mal, Charles Simoni hat irgendwie beim zweiten Mal 25 Millionen Dollar gezahlt. Aber das war natürlich auch 10 Tage, also nicht nur 10 Stunden. Aber ich glaube, nach 10 Stunden willst du auch da unten gar nicht mehr sein. so klang es mir. Ja, also. Sehr faszinierend, aber das reicht dann auch. Ja. Okay, alles klar. Dann, wie gesagt, wären wir eigentlich am Ende. Bedanke mich ganz furchtbar herzlich, dass du mitgemacht hast. Ja, gerne. Wir stellen sicherlich dann auf die Webseite in den, wie so schön heißt, Shownotes noch einige Links zum U-Boot und zu deiner Webseite und so weiter, sodass die Leute sich ein bisschen ein Bild zu dem reinen akustischen Inhalt hier machen können. Und ja, ansonsten war es das für diese Episode. Danke fürs Zuhören. Die Musik wie üblich vom Podsafe Music Network. Und ich wollte mich jetzt eigentlich extra vorbereiten und mir aufschreiben, was wir in dieser Episode gespielt haben werden, weil ich eigentlich zur Abwechslung mal nicht nachproduzieren wollte. Weil ich das jetzt aber vergessen habe, wird es nachher nur in den Shownotes stehen. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ciao. She lived in a house on a hill. She couldn't hear at all, but she loved, laughed like she loved herself. Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Produziert von Nora Ludewig und Markus Völter. Lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative 3.0 Lizenz. Das bedeutet, der Inhalt kann für nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden. Änderungen sind nicht erlaubt und die Quelle, also omegataupodcast.net, muss immer angegeben werden. Weitere Details unter creativecommons.org. Die Musik ist vom Podsafe Music Network unter music.podshow.com. Omega Tau findet sich im Internet unter omegataupodcast.net sowie auf Facebook und auf Twitter als @omegataupodcast. Wir freuen uns über jede Art von Feedback, entweder als Kommentar auf der Webseite, mittels E-Mail an feedback@omegataupodcast.net, als selbst aufgenommenes MP3 oder mittels unserer Voicebox unter 03212 109 16 27. Danke fürs Runterladen und Anhören dieser Episode von Omega Tau.